Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 139, Vers 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Gott segne dieses Wort. Herzensangelegenheit. In diesem Psalm 139, ein Psalm Davids aus dem Alten Testament, erfahren wir mehr und lernen wir mehr, worauf es denn ankommt in Herzensangelegenheiten. Und hier die Herzensangelegenheit mit David, der zu Gott kommt und Gott aufruft und aufsucht, sein Herz zu erforschen, um zu sehen, ob da nun irgendwelche falschen Wege sind, also ob da irgendetwas ist, was in seiner persönlichen Beziehung mit Gott, ja, mit Jesus Christus für uns, da im Wege steht. Und darauf kommt es hier an. Und das ist ein wirklich wunderbarer Psalm, 139, wie Gott denn unsere Herzen auch sieht. Gott in seiner Allmacht sieht die Herzen aller Menschen. Ja, und unsere Herzen heute wie auch damals. Und es ist ja wirklich wichtig, dass wir uns Gott zuwenden, denn Gott ist ja da und Jesus Christus weiß, er sieht ja unsere Herzen. Ja, und der Heilige Geist hilft uns da, uns unter ihm unterzuordnen und als reuige Sünder zu ihm zu kommen. Und besonders dann, nur dann, kann er uns unsere Herzen erneuern und uns reinigen und uns helfen und uns Mut machen und uns ins Herz, direkt ins Herz sprechen. Und wir tun gut daran, ihm zuzuhören, wenn er denn auch was zu sagen hat. Hat er nämlich immer. Gott spricht immer zu uns. Und hier möchte ich euch einladen, dieses also nochmal durchzulesen im Psalm 139, den Vers 23, 24, auch den ganzen Psalm durchlesen und geht mal ins Lukas-Evangelium rein und lernt da mal mehr, das ist Lukas, 7. Kapitel, also Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 36 bis 50. Und da folgt Jesus der Einladung eines Pharisäers. Und da ist ein Kontrast, da ist eine Frau, die dann auch noch kommt. Und schaut mal, wie Jesus Christus, liest mal genau durch, die Herzen aller Menschen sieht, von dem Pharisäer und die Gedanken von ihm kennt und auch das Herz der Frau, der Sünderin sozusagen, sieht und was da passiert. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Und nur Jesus Christus kann alle Herzen sehen. Jesus Christus kennt unsere Gedanken, weiß, was in unseren Herzen vorgeht. Und das ist hier sehr gut dargestellt und lädt uns ein, eben da den Kontrast zu sehen zwischen jemandem, der ein reuiges Herz, also welches sich abwendet von der Sünde, und ein Herz, welches erhärtet ist und nicht weich ist. Und wer ist eigentlich hier sündhaft? Ja, also Gott im Fleische kommt hier. Und warum hat der Pharisäer Jesus überhaupt eingeladen? Also geht mal da rein, lest das mal selber durch. Und für uns auch ist das immer eine Herzensangelegenheit. Und wir tun gut daran, nicht versuchen, Sachen zu verbergen oder Sünde zu verstecken, denn unser Herrgott sieht das ja alles schon, er weiß das ja alles schon. Aber die Einladung ist hier auch, wie aus dem Psalm 139 zu sehen ist, direkt zu Gott zu kommen. Und er möchte das auch. Und das ist auch sein Wille, zu ihm zu kommen. Egal, was uns auf unseren Herzen liegt, ob das nun Sorgen sind, Kummer oder Sünde oder wir brauchen Hilfe in irgendwas oder wir wollen einfach nur Danke sagen, dann können wir das tun, indem wir Christus in und durch uns wirken lassen und uns von der Sünde abwenden als reuige Sünder. Und Christus hilft uns dann in diesen Herzensangelegenheiten. Und dafür sind wir dankbar. Und danken wir unserem Herr Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Psalm 139, Psalm Davids im Alten Testament. Und auch den, wo du hier auf Erden bist, ja, im Lukas-Evangelium im 7. Kapitel, Vers 36 bis 50, wie du die Herzen der Menschen siehst, da zwischen einem Mann und zwischen einer Frau, die unterschiedlichen Herzensrichtungen und Herzen, die dir zugewandt sind und Herzen, die dir abgewandt sind. Du siehst alles und unser Gebet ist, wir beten für alle, dass alle Menschen zu dir kommen und auch dich aktiv aufsuchen, dass wir mit Herz, mit unseren Gedanken zu dir kommen, dass wir dich aufrufen, so wie das David hier auch tut, dich einladen, uns zu erforschen und uns dann die falschen Wege in uns aufzuzeigen und uns dann auf den rechten Weg zu führen zum ewigen Leben, die wir dann ja in aller Ewigkeit mit dir verbunden sind, aber jetzt auch schon mit dir verbunden sind. Du bist zwar noch nicht das zweite Mal wiedergekommen, aber wir können jetzt schon in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen, in und durch den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und es ist dir eine Herzensangelegenheit. Und wir danken dir für die Wahrheit und die Einladung, zu dir zu kommen, egal was auf unseren Herzen liegt. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.